7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und das ist die zweite Ausgabe am heutigen Freitag, dem 10.07.2015. Heute Morgen gab es die News der letzten Tage und jetzt gibt es die Ausgabe, in der ich alle Kämpfe oder, naja, vielleicht nicht alle, aber die meisten Kämpfe von UFC 189 durchgehen werde und meinen Senf dazu abgeben werde. Ich werde natürlich auch noch die Ultimate Fighter Finalcard besprechen. Also das gibt es beides heute in dieser Ausgabe. Lasst euch davon nicht täuschen, dass sie den Namen UFC 189 Preview trägt. Das schließt die Ultimate Fighter Finals mit ein. Und ich bin heiß wie Frittenfett, so sagt man es, glaube ich. Ich habe wirklich tierisch Bock auf dieses Event. Die UFC hat ganze Arbeit geleistet. Ich glaube, darum geht es ja, so einer Promotion, dass man die Leute heiß auf ein Event macht. Bei mir hat das hervorragend funktioniert. Ich versuche, so viel wie möglich zu konsumieren. Pressekonferenzen, Interviews, auch andere Fightcards. Ich habe heute Nacht Invicta geguckt. Eine tolle Show, definitiv, wenn ihr den Fight Pass habt, das empfehle ich euch. Wenn ihr heute Nacht oder heute Abend ein bisschen Zeit überbrücken wollt, bis die Weigh-ins losgehen, die sollte man live sehen, es geht um 0 Uhr los. Ja, dann empfehle ich euch definitiv Invicta oder ihr guckt euch nochmal alle Kämpfe von Conor McGregor an. Das dauert dann nicht allzu lang, da habt ihr immer noch Zeit für Invicta. Also, es wird ein turbulentes Wochenende, bin ich mir sicher. Es werden viele Dinge passieren, die wir so noch gar nicht vorhersehen können, aber es wird für Gesprächsstoff sorgen, da bin ich mir ebenfalls sicher. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn ihr live gucken wollt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ihr kennt das, der kleine Dienst von mir an euch. Es geht los um 1 Uhr mit den Early Prelims, dann geht's weiter um 2 Uhr mit den normalen Prelims und ab 4 Uhr beginnt der Pay-Per-View, beginnt die Main-Card. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir spätestens gegen 7:30 wissen, ob Conor McGregor Interimstitelträger ist oder nicht. Darauf kommt ja am Ende an, könnte man fast schon sagen. Und da möchte ich auch gleich hier einsteigen in dieser kleinen, aber feinen Preview zu UFC 189. Natürlich mit dem Main Event Conor McGregor gegen Chad Mendes oder wie es die UFC listet, Chad Mendes gegen Conor McGregor. Warum? Ist ganz klar. Chad Mendes ist auf 1 gerankt und Conor McGregor in Anführungsstrichen nur auf 3. Beide haben den gleichen Rekord, 17-2, aber dennoch muss man, glaube ich, sagen, dass die Kämpfertypen nicht unterschiedlicher sein könnten. Conor McGregor, ich würde sagen, in reiner Stand-Up-Fighter, Chad Mendes, kommt aus dem Wrestling, ist aber extrem vielseitig, wenn ihr mich fragt, also der kann sowohl im Stand-Up mithalten, als auch im Wrestling, sowieso im Wrestling. Natürlich Jiu-Jitsu ist er hervorragend drauf. Die Guillotine-Jokes von den Jungs bei Royal Faber, na, wie heißen sie, Alpha Male, bei Team Alpha Male, sind wirklich bekannt und auch gefürchtet. Und Conor McGregor ist natürlich hauptsächlich aufgefallen durch seine krassen Kicks, durch sehr akkurates, schnelles Boxing. Das sieht natürlich immer hervorragend aus. Man muss dann auch immer so ein bisschen natürlich die Qualität der Gegner berücksichtigen. Die stärksten Gegner, die Conor McGregor bislang vor die Fäuste bekam, waren dann wohl doch Dustin Poirier mit Abstrichen, Dennis Siver, der eher ja am Ende seiner Karriere zu sein scheint. Max Holloway war, glaube ich, noch nicht auf dem Level, auf dem er sich jetzt befindet. Deswegen möchte ich den auch nicht nennen. Ja, Dustin Poirier und dann Diego Brandão, also das würde ich jetzt mal so sagen, waren seine schwersten Gegner bislang. Sind das wirkliche Gradmesser für einen Titelkampf? Dustin Poirier unter Umständen, ja, der Kampf ging aus meiner Sicht natürlich zu kurz, um hier Rückschlüsse ziehen zu können, wie sich Conor McGregor auf hohem Niveau schlagen kann. Außerdem hat man von Dustin Poirier in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass die Featherweight Division einfach nicht seine Division war. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Man merkt also relativ schnell, von Conor wissen wir eigentlich nur, dass er das Trash-Talken, so heißt es richtig, sehr, sehr gut beherrscht und definitiv gute Strikes und Kicks hat. Von Chad Mendes hingegen wissen wir viel mehr. Der Typ hat eigentlich alles vor die Fäuste bekommen, was die Featherweight Division so hergibt. Also Ricardo Lamas zuletzt beeindruckend ausgenockt, zweimal gegen Jose Aldo gekämpft. Ja, zweimal verloren, aber einmal wirklich mit einer hervorragenden Leistung vor knapp einem Jahr, als er sich wirklich einen denkwürdigen Kampf mit Jose Aldo geliefert hat. Dann gegen Nick Lance gewonnen, Clay Guida besiegt, der erste, der, glaube ich, Clay Guida ausgenockt hat sogar, oder TKO war es ja. Darren Elkins besiegt, als Darren Elkins auch noch ein bisschen besser war, als er vielleicht jetzt ist, ein bisschen stärker einzuschätzen war. Cub Swanson besiegt, also er hat schon wirklich gegen sehr starke Gegner kämpfen müssen, der gute Chad Mendes. Und ich stimme eigentlich den Leuten zu, die sagen, so, wäre Jose Aldo nicht in der Featherweight Division, dann wäre Chad Mendes der Prinz oder der König hier in dieser Division. Und jetzt ist er der Prinz, so muss man sagen. Also Chad Mendes ist schon wirklich, viel besser geht's nicht mehr in der Featherweight Division. Jetzt ist natürlich die Frage, wer gewinnt diesen Kampf? Das ist ist die Frage, die jedem irgendwie durch den Kopf schießt, der sich mit UFC 189 auseinandersetzt. Und es ist nicht so einfach zu sagen, weil eben extrem viele Fragezeichen gerade auf Conor McGregors Seite im Raum stehen. Die große Frage ist natürlich, die sich alle stellen, wie gut ist Conor McGregors Wrestling? Wie gut ist seine Takedown-Defense? Immer wieder höre ich, ja, Dennis Siver hat es geschafft, Conor McGregor zu Boden zu ringen. Ist richtig, aber man muss vielleicht auch davon ausgehen, dass Conor McGregor nicht in diesen Dennis Siver-Kampf gegangen ist mit der Einstellung, dass er hier ein Wrestling-Match erwartet. Vielleicht war sein Kampfplan einfach anders und vielleicht ist er dann anfälliger gewesen für Takedowns, könnte man sagen. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, okay, wenn Dennis Siver Conor McGregor zu Boden bekommt, dann schafft es Chad Mendes auf jeden Fall. Ich gehe auch davon aus, dass Chad Mendes Conor McGregor definitiv zu Boden bekommt. Die Frage ist dann, wie lange kann er ihn unten halten? Wie gut ist Conors Jiu-Jitsu? Er sagt immer wieder, mein Trainer John Cavala ist selber ein Black Belt, der hat schon ein paar Skills drauf, was Jiu-Jitsu angeht. Und von Conor hört man, oder aus dem Umfeld von Conor McGregor hört man auch immer wieder, dass er auch ein ziemlich sickes Jiu-Jitsu haben soll. Unter Umständen kann er das dann unter Beweis stellen, aber ihr wisst es, MMA-Fans seid ihr wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Es ist ja nicht so, dass so ein Wrestler prinzipiell nach jedem Takedown erstmal versucht, irgendwelche Jiu-Jitsu-Moves anzusetzen. Nee, es gibt auch dieses ekelhafte Ground and Pound, dieses auf den Gegner sich drauflegen und einfach wirklich dafür zu sorgen, dass dem Gegner so ein bisschen die Puste ausgeht. Da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Auch in den vergangenen Tagen konnten wir häufig davon hören und lesen, dass Conor McGregor relativ viel Gewicht verlieren muss, um auf die 145 Pfund zu kommen. Er selber spricht immer schon davon, dass er unter Umständen in naher Zukunft in die Lightweight Division hochgehen will. Also er sagt im Endeffekt ja auch dadurch, so durch die Brille, nicht durch die Brille, ist Bullshit, so durch die Blume, 145 Pfund ist schon ziemlich heftig für mich. Da gehe ich schon an eine gewisse Grenze. Vielleicht wäre 155 Pfund für mich besser. Aber was ich hinaus will, ist natürlich, wenn der Weight Cut dich sehr belastet, schlägt sich das auf deine Kondition nieder. Und das wiederum würde dann einem Wrestler in die Karten spielen wie Chad Mendes. Ja? Jetzt ist Chad Mendes allerdings nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sich auf Gegner drauflegt und einfach versucht, so sich die Runden zu ergaunern, sage ich mal. Chad Mendes ist schon jemand, der auch einen Schlagabtausch sucht und der auch natürlich eine gehörige Knockout-Power hat. Also das ist ein weiterer Punkt. Conor McGregor kassiert doch relativ oft Treffer in seinen Kämpfen. Die Frage ist natürlich, nimmt er hier und da mal einen Jab oder kassiert er wirklich eine heftige Rechte? Und wenn Chad Mendes natürlich ins Ziel trifft, dann bin ich mal gespannt, wie Conor McGregor das wegsteckt. Der nächste Punkt, den wir berücksichtigen müssen, ist natürlich die Reichweite. Kommt Chatman es überhaupt nah genug an Conor McGregor ran? Conor hat ja nicht nur die Reichweite mit den Armen, sondern auch noch seine krassen Kicks, die er da anwenden kann, die unter Umständen dann nochmal ein bisschen mehr Platz zwischen ihm und den Gegner kreieren. Und das ist auch wieder ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Also ihr merkt schon, man kann es nicht so einfach runterbrechen, wer hier gewinnt. Ja? Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, irgendwelche Schlüsselpunkte hier festzulegen und zu sagen, also wenn es Conor nicht gelingt, die Takedowns von Mendes zu verhindern, bla bla bla. Es sind bei Conor McGregor aus meiner Sicht Fragezeichen offen. Wenn wir mit dem arbeiten, was wir bis jetzt wissen, müssen wir definitiv sagen, dass der besser aufgestellte Kämpfer Chad Mendes ist, weil er einfach einfach vielseitiger ist. Ja? Er kann einen Boxkampf sich mit Conor McGregor liefern, ein Wrestling-Match oder ein Jiu-Jitsu-Match, und überall wird er relativ gut mithalten können. Ich habe ganz bewusst Taekwondo oder Kickboxen ausgelassen, weil da, glaube ich, hat Conor McGregor Vorteile. Auch beim Boxen an sich glaube ich auch, dass Conor McGregor ein paar Vorteile hat. Es wird interessant zu sehen sein, wie Conor McGregor diesen Kampf angeht, denn Conor McGregor ist aus meiner Sicht am stärksten, wenn er so ein bisschen aus der Defensive heraus agieren kann. Und wenn er dann merkt, seine Schläge sitzen, dann geht er Full Speed in die Offensive und zimmert dich nieder, sage ich jetzt mal. Also seine Konterpunches sind wirklich gefürchtet, sind unheimlich gefährlich. Natürlich auch für so einen Typen wie Chad Mendes, gerade bei dieser Reichweite, ist es für Chad mit Sicherheit nicht leicht, nah genug ranzukommen und einen Takedown zu setzen oder selber seine Rechte reinzubringen. Ich habe mir wirklich viele Gedanken im Vorfeld zu diesem Kampf gemacht und ich komme selber für mich auf keinen grünen Zweig, wen ich jetzt hier bevorzugen würde oder bevorteilen würde. Aus meiner Sicht, ich tue mich schwer, aber ich würde mal behaupten, und ich berücksichtige jetzt natürlich nicht sowas wie Selbstvertrauen, das macht ja auch viel aus. Conor McGregor ist ja ein Typ, er erlebt das ja jetzt auch gerade bei den Pressekonferenzen, der so unglaublich viel Selbstvertrauen hat. Und man merkt Chad Mendes an, dass ihm das so ein bisschen auf den Sack geht. Und jetzt komme ich nochmal kurz zu Dustin Poirier zu sprechen. Der hat nämlich in einem Interview gesagt, dass ihm das so ein bisschen zum Verhängnis wurde, dass er das zugelassen hat, dass er Conor McGregor zu sehr in seinem Kopf hatte beim Kampf dann und einfach zu aggressiv in die Sache die Sache angegangen ist und sich einfach nicht genügend Zeit genommen hat, nicht mal wieder vom Gegner weggegangen ist. Nee, er wollte Conor praktisch für seinen Trash-Talk bestrafen und ist damit voll in die Falle von Conor McGregor getappt. Und die letzte Pressekonferenz, da wirkte Chad Mendes schon ziemlich angepisst und da habe ich mir kurz mal Sorgen gemacht, ob Chad nicht zu emotional vielleicht auch in diesen Kampf gehen könnte. Und ja, so drehe ich mich im Endeffekt seit Tagen um die eigene Achse und kann mich nicht so richtig festlegen, wer die Vorteile letzten Endes hat. Es ist ein großartiger Kampf, wenn er mich fragt, der so vielseitig oder so viele Facetten auch beinhalten kann, dass es ganz schwierig ist, vorherzusagen, wer diesen Kampf gewinnt. Also Conor wird wahrscheinlich mit seinem Selbstvertrauen schon dafür sorgen, dass Chad Mendes ja mental einfach sehr, sehr gut präpariert sein muss. Und ich glaube, wenn Chad Mendes das macht, was er am besten kann, nämlich sein Stil praktisch durchzuboxen, mit seinem Wrestling zu arbeiten, gleichzeitig aber auch sein Striking für sich sprechen zu lassen, sollte er Conor zu Boden bekommen, irgendwie einen Guillotine-Joke ansetzen, dann glaube ich, dass Chad Mendes das Ding hier gewinnen kann. Ja, dann würde ich mich eher auf die Mendes-Seite stellen, sage ich jetzt mal. Es besteht aber auch in Anführungsstrichen die Gefahr, dass Conor rauskommt aus der ersten Runde und direkt irgendwie einen krassen Spinning-Kick zeigt und danach landen ein paar gute Treffer und dann tobt da die Halle, da könnt ihr von ausgehen. Und das wird wiederum auch dazu führen, dass McGregor noch mehr gehypt ist und vielleicht noch mehr Selbstvertrauen hat. Und ja, ich glaube schon, dass das in einem Kampf eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen kann, gerade auf dieser Ebene, also wo sich wirklich zwei begegnen, die wenig Gegner in der Welt haben, sage ich jetzt mal. Das ist einfach das Beste, was du so als MMA-Fan in der Featherweight Division sehen kannst. Wenn wir mal Jose Aldo und Frankie Edgar noch berücksichtigen, ist das schon High-Level-Shit, würde ich mal so sagen. Ich kann auch übrigens nicht so richtig nachvollziehen, warum ich muss nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, warum Chad Mendes der Underdog ist in diesem Kampf. Ja, genau, es ist immer noch so. Ich gucke bei BWin, Da wird Chad Mendes als Underdog gehandelt mit einer Quote von 2,35. Conor McGregor ist der Favorit mit 1,53. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, spricht eher für Chad Mendes aus meiner Sicht. Ganz einfach, weil er vielseitiger ist und natürlich die schwereren Gegner bislang hatte. Was ich jetzt noch gar nicht berücksichtigt habe, ist natürlich die kurze Trainingszeit, die kurze Vorbereitungszeit. Ja. Chad Mendes selber sagt, er trainiert eigentlich immer relativ viel, ist immer auf einem sehr hohen Niveau und es geht dann letzten Endes wahrscheinlich um die gezielte Vorbereitung gegen einen bestimmten Gegner. Und da hat er jetzt ja eigentlich keinen Nachteil, weil Conor McGregor muss sich ja auch umstellen und muss sich ja auch auf einen neuen Gegner einstellen. Dennoch, die Frage bleibt offen, wie sieht's konditionell aus bei Chad Mendes, weil er ein kürzeres Trainingscamp hat und auch bei Conor McGregor, weil er vielleicht den krassen Weightcut hat. Dieser Kampf ist so schwer für mich vorherzusagen, aber gleichzeitig macht's das auch aus. Das ist so wahnsinnig spannend, wer da gewinnt und ich halte hier alles für möglich. Erste Runde K.O., erste Runde Submission, 5 Runden Decision. Ich halte hier wirklich alles für möglich und ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so sehr auf einen UFC-Fight gefreut habe. Also, das ist wirklich, es muss jetzt endlich losgehen. Es muss jetzt endlich losgehen. Der Co-Main-Event steht dem Main-Event eigentlich in nichts nach, wenn überhaupt dann natürlich im Trash-Talk. Robbie Lawler gegen Rory McDonald. Und weil ich die Seite gerade offen habe, gucke ich hier auch mal kurz, was die Wettquoten sagen. In diesem Kampf ist Rory McDonald der Favorit und Robbie Lawler der Underdog. Auch ungewöhnlich, dass der Titelträger der Underdog ist. Zumal Rory McDonald die erste Auseinandersetzung mit Robbie Lawler verloren hat. Das macht es dann auch nochmal ein bisschen fragwürdig, warum man ihn jetzt hier als Favoriten handelt. Liegt mit Sicherheit daran, dass Robbie Lawler vor drei, vier Jahren mal eine relativ schwere Periode als Kämpfer hatte. Aber seitdem er in der UFC ist, muss ich sagen, Hut ab, hat er wirklich durchweg hervorragende Leistungen gezeigt. Nur eine Niederlage gegen Johnny Hendricks im ersten Titelkampf zwischen den beiden. Und ihr wisst es, da war es auch unheimlich eng und gab auch Leute, die gemeint haben, den Kampf hat Robbie Lawler gewonnen. Also eigentlich spricht doch hier viel für Robbie Lawler. Andererseits hat man natürlich gesehen, wie sehr sich, und das muss man wirklich immer herausstellen, wie sehr sich Rory McDonald weiterentwickelt hat nach der Robbie Lawler Niederlage. Also ich kann mich noch erinnern, als er gegen Damian Maia seinen ersten Kampf nach der Niederlage bestritt, hat er in der ersten Runde tierisch Probleme gehabt gegen Damian Maia und viele dachten schon, oh Gott, der verliert doch jetzt hier nicht gerade seinen zweiten Kampf in Folge, der Kronprinz von Georges St. Pierre. Aber er konnte das Ruder rumreißen und hat eine hervorragende Leistung in der zweiten und dritten Runde gezeigt und konnte den Kampf dann noch gewinnen. Phänomenale Leistung natürlich auch gegen Tyron Woodley und gegen Tarek Seferdin. Und man hat das Gefühl, dass er seit dieser ersten Runde gegen Damian Maia mit jeder weiteren Runde besser geworden ist. Also so kommt es mir wirklich vor. Ich habe mir nämlich die letzten zwei Kämpfe von ihm nochmal angeguckt und es ist wirklich immer wieder eine Verbesserung zu spüren bei Rory McDonald und das macht mir fast schon Angst. Ja, also in Anführungsstrichen. Ich könnte mir vorstellen, dass Rory McDonald Robbie Lawler hier besiegen kann. Also Robbie hat natürlich die Power, auch einen Rory McDonald auszunocken. Das hat er ja auch im ersten Kampf zwischen den beiden schon gezeigt. Da hat er ihn zu Boden genockt. Und das ist auch wieder so ein enger Kampf, dass ich mich nur schwer festlegen kann, wer diesen Kampf gewinnt. Das Alter, die Jugend und so, das spricht natürlich für Rory McDonald, die Erfahrung für Robbie Lawler und ich glaube schon, dass Robbie Lawler auch ganz zufrieden ist mit seiner aktuellen Rolle, dass es ihm gut geht, dass er sich gut fühlt und das macht natürlich auch wieder viel aus, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst. Das war ja früher oft ein Problem von Robbie Lawler, dass er irgendwie ja immer mit sich selber auch unzufrieden war und mit seinem Umfeld und das hat er jetzt alles in den Griff bekommen und das merkt man auch im Octagon. Und bei Rory McDonald, ich tue mich schwer. Ich glaube, ich würde sagen, dass Robbie Lawler leichte Vorteile hat. Ja, ich glaube, dass er leichte Vorteile hat, aber die Entwicklung zuletzt von Rory McDonald ja, die lässt mich noch so ein bisschen zweifeln, ob er vielleicht doch über Robbie Lawler hinwegfegt, will ich mal sagen. Also auch dieser Co-Main-Event ist so phänomenal, es ist einfach großartig. Also es ist fast schon schade, dass dieser Co-Main-Event wenig Beachtung findet in der MMA-Welt, weil natürlich alles von Conor McGregor überschattet wird. Aber es ist ein fantastischer Fight, auf den wir uns freuen können. Und ja, ich glaube, ich würde hier Geld auf Robbie Lawler setzen. Ich kann mal nebenbei hier einfach mal die Wettquoten oder die Picks von mir eingeben und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommen würde. Also Robbie Lawler habe ich gewählt und Chad Mendes. Was will ich noch besprechen? Ja, der dritte Kampf auf der Maincard, Dennis Bermudez gegen Jeremy Stephens, auch interessant. Jeremy Stephens mit seinem Featherweight-Debüt, er geht eine Gewichtsklasse nach unten, ist aus meiner Sicht absolut der richtige Weg. Jeremy Stephens hat zuletzt zweimal in Folge verloren gegen Cub Swanson und gegen Charles Oliveira. Und ich glaube, dass dieses Resetten von Jeremy Stephens gar nicht so schlecht ist. So richtig bin ich noch nicht überzeugt von Jeremy Stephens insgesamt. Er hatte natürlich die relativ gute Winning Streak, als er 3 Kämpfe in Folge gewonnen hat. Das war irgendwie 2013, 2014. Da sah er ganz gut aus, aber man hat dann relativ schnell gemerkt, gegen so Typen wie Cub Swanson und selbst gegen Charles Oliveira, ich weiß, der gehört jetzt mittlerweile auch zu den Top-10-Kämpfern, aber ja, dennoch, da hat er sich schon sehr, sehr schwer getan. Jetzt geht er eine Gewichtsklasse nach unten, hofft wahrscheinlich so ein bisschen, dass er einen Kraftvorteil hat. Gegen Dennis Bermudez glaube ich, dass der gar nicht so sehr zur Geltung kommen wird. Dennis Bermudez ist selber ein relativ großes Kraftpaket. Ich gucke mal gerade, was die Körpergröße, was da der Unterschied ist. Bermudez ist 1,67, Jeremy Stephens 1,75. Ja, da macht sich mit Sicherheit dann ein Größenunterschied bemerkbar. Also kann man nicht von der Hand weisen. Dennoch glaube ich, dass Dennis Bermudez hier alle Vorteile auf seiner Seite hat. Wenn man mal berücksichtigt, wie großartig er die letzten Jahre gekämpft hat, bis auf die Niederlage gegen Ricardo Lamas, als er in der ersten Runde ausgenockt wurde in Mexiko, waren das alles sehr beeindruckende Leistungen von Dennis Bermudez. Und ich sage jetzt nicht, dass das von Ricardo Lamas ein Lucky Punch war oder so, aber Bermudez selber hat auch gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen sollen und einfach nicht... Oder ich hätte, sagen wir mal, anders agieren sollen, nicht so hektisch, nicht so übertrieben und er hat da vorher irgendwie einen Schlag kassiert, wollte dann schnell, Moment mal, er wurde ja gar nicht ausgenockt von Ricardo Lamas, das stimmt ja gar nicht, er wurde via Submission besiegt, so war es, aber er hat davor einen Schlag kassiert, genau, und dann wollte er schnell zurückkommen und hat da so ein paar Fehler gemacht und sowas würde er, sagt er jedenfalls, jetzt nicht mehr machen, das wird sich zeigen, aber insgesamt, ja, Dennis Bermudez hat mich zuletzt wirklich begeistert und wenn ich den Kampf gegen Lamas streiche, so würde ich sagen, dass er hier definitiv mein Favorit ist. Die Wettquote, was sagt die eigentlich? Ja, ganz klar, Bermudez Favorit. Ja, so klar ist er gar nicht Favorit. 1,45 ist seine Quote und Jeremy Stephens liegt bei 2,55. Würde ich auf Dennis Bermudez tippen in diesem Kampf. Guck mal weiter. Also keine Sorge, ich werde nicht alle Kämpfe ausführlich besprechen. Gunnar Nelson gegen Brandon Fetch, auch ein absoluter Must-See-Kampf. Ich bin gespannt, wie Gunnar Nelson nach seiner Rick Story-Niederlage zurückkommen wird. Er galt ja immer so ein bisschen als möglicher, vielleicht nicht unbedingt Titelaspirant in der Welterweight Division, aber zumindest als möglicher Top-5-Contender. Dann kämpft er gegen Rick Story in Stockholm und verliert den Kampf, hat jetzt eine relativ lange Auszeit genommen seit Oktober und kämpft jetzt zum ersten Mal in den Staaten, zum ersten Mal außerhalb Europas vor der Rick Story-Niederlage, 13 Siege in Folge. Hier stellt sich natürlich auch wieder die Frage der Qualität der Gegner. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt großes Kino gewesen, dass er da vor die Fäuste bekommen hat. Und Brandon Fetch ist uns natürlich bekannt aus oder von seinem letzten Kampf gegen Benson Henderson, den er verloren hat, aber aus meiner Sicht hat er in den ersten 2-3 Runden ganz gut mitgehalten mit Benson Henderson und hatte Benson Henderson sogar hier und da mal in Schwierigkeiten. Seine beeindruckendste Leistung war aus meiner Sicht der Kampf gegen Paulo Thiago vor knapp 2 Jahren. Das fand ich mit am beeindruckendsten von Brandon Fetch und alles, was man so aus seinem Umfeld hört, ist, dass er wirklich Also der Typ hat's einfach wahnsinnig drauf. Der ist für die Welterweight Division sehr groß. Wenn er dann wieder nach den Weigh-ins hydriert ist, dann hat er auch noch diesen Gewichtsvorteil gegenüber Gunnar Nelson. Ja, also seine Kicks und sein Striking, das könnte für Gunnar Nelson ein Problem werden, weil Gunnar Nelson ist schon auch ein Typ, der einen komischen Kampfstil hat und einfach sich mal vor dich hinstellt und einfach so einen merkwürdigen Kampfstil hat, sage ich jetzt einfach mal. Und das wiederum könnte Brandon Thatch in die Karten spielen, dass er da irgendwie einen krassen Kick landen kann und Gunnar Nelson zu Boden schicken kann. Ich würde so vom Bauchgefühl hier auch auf Brandon Thatch setzen und nicht auf Gunnar Nelson. Weil einfach Gunnar Nelson mich selbst im Kampf gegen wen war das nochmal? Gegen Zach Cummings, genau, bei der Dublin Card, hat er mich auch nicht so richtig überzeugt, obwohl er den Kampf gewonnen hat via Submission in der zweiten Runde. Dennoch hat er mich nicht so richtig vom Hocker gerissen und gegen Rick Story hat er ja dann relativ, also aus meiner Sicht klar verloren. Es war eine Split-Decision, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht hat er den Kampf klar verloren. Und Brandon Thatch hat mich ein bisschen mehr beeindruckt, dass er da einfach mal den ehemaligen Lightweight-Champion zumindest in den ersten 2-3 Runden, dass er dem zumindest Probleme bereitet, das fand ich schon beeindruckend. Ja, deswegen setze ich hier auf Thatch. Der nächste Kampf ist auch wieder besprechenswert. Brad Pickett gegen Thomas Almeida. Ich bin ein sehr, sehr großer Thomas Almeida-Fan. Allerdings weiß man auch, dass Brad Pickett ordentlich was in den Fäusten hat und auch Leute ausnocken kann. Gleichzeitig kann er viel einstecken. Ich gehe aber davon aus, dass Thomas Almeida eher hier jetzt auf... Na doch, er wird schon auf den K.O. gehen, denke ich mal. Ich sehe es gerade, 14... Also 18-0 ist sein Rekord, das ist schon mal beeindruckend mit 23 Jahren und von diesen 18 Siegen waren 14 K.O. oder TKO-Siege, also das ist schon beeindruckend. Da bin ich mal gespannt, wie sich Brad Pickett da als Gegner macht, denn wie gesagt, Brad Pickett kann einiges einstecken und sowas kann natürlich frustrierend sein, wenn du deine besten Schläge schon auspackst und Pickett kassiert die und bleibt stehen und ist tough. Gleichzeitig ist Brad Pickett jemand, der dich dann auch mal via Submission besiegen kann oder so. Dennoch, ich glaube, dass Brad Picketts Zeit abgelaufen ist. Wer ist der eigentlich? 36, ist auch schon lange, lange dabei, seit 2004, also seit 11 Jahren schon mit dabei in der UFC. Oder eigentlich ging es ja schon mit WEC los, seit 2009. Ja, ich glaube... Und ich hoffe auch, dass Thomas Almeida diesen Kampf gewinnt. Das wäre toll, wenn wir einen weiteren Contender in der Flyweight Division aufbauen könnten. Und Moment mal, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist es ein Bantamweight-Kampf gegen Brad Pickett oder ein Flyweight-Kampf? Ich vermute mal, dass es eher ein Bantamweight-Kampf ist. Almeida ist 1,70. Er geht ja nicht ins Flyweight mit 1,70. Habe ich mich jetzt vorher gar nicht informiert. Aber ja, ich tippe hier auf Thomas Almeida. Er ist auch ganz klarer Favorit bei den Buchmachern. Also da werde ich nicht viel Geld einsammeln können, sage ich jetzt mal. Matt Brown gegen Tim Means. Auch hier wieder. Es ist ein phänomenaler Kampf. Das sind zwei Kämpfer, die sich vom Stil her sehr, sehr ähnlich sind. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass hier wirklich die Fetzen fliegen werden in diesem Kampf. Andererseits haben wir schon oft erlebt, dass Kämpfer, auf die wir uns besonders gefreut haben, die wirklich ein Slugfest versprochen haben, dann nicht das halten konnten, was wir uns versprochen haben. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hier doch der Fall ist. Tim Means geht so ein bisschen unter, dass er eigentlich zuletzt wirklich hervorragende Leistungen gezeigt hat. 4 Siege in Folge. Auch hier, ja, die Gegner waren von den Namen her nicht so beeindruckend, aber die Leistung, die Tim Means gezeigt hat, die fand ich schon sehr beeindruckend, hat gegen Neil Magny zuletzt verloren und das ist mittlerweile schon knapp ein Jahr her. Gegen Neil Magny kann man mal verlieren aus meiner Sicht. Davor hat er gegen Danny Castillo verloren, das ist schon 2 Jahre her. Auch das ist ein Gegner, den man als starken Gegner einschätzen kann, und gegen Jorge Masvidal hat er auch mal verloren, also auch diese Niederlage ist nachvollziehbar. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Tim Means, der offensichtlich sehr fokussiert ist auf das, was jetzt ansteht für ihn in seiner UFC-Karriere, wie er sich gegen Matt Brown schlägt. Und Matt Brown hatte ja diese relativ lange Winning Streak. Das waren irgendwie 7 Kämpfe in Folge, die er gewonnen hat. Der Höhepunkt natürlich sein Comeback-Sieg gegen Eric Silva. Und dann verliert er gegen Lawler und gegen Hendricks. Klar, neben Rory McDonald die zwei Besten in der Welterweight Division, so ist es richtig. Könnte sein, dass es auch so ein bisschen Matt Browns Kopf fickt, wie wir hier in der Hood sagen. Und dass er da einfach ein bisschen, ja, mental auch so ein, zumindest mal so ein bisschen Nachteil hat gegenüber Tim Means. Ich bin mal gespannt. Er hat in einem Interview erzählt, Matt Brown hat das erzählt, dass er alle Sachen verkauft hat, die ihm Zeit geraubt haben. Er hat seine ganzen Knarren verkauft und seinen Jeep und so, weil er sich nur noch aufs Kämpfen fokussieren will. Ich weiß auch nicht, das fand ich irgendwie merkwürdig so. Also das wirkt so gezwungen und ich tippe hier auf Tim Means. Ich tippe hier auf Tim Means. Wir sind da die Wettquoten. Kann ich da ein Upset landen mit meinem Tipp? Wird der hier gar nicht gelistet? Gibt's ja gar nicht. Also auf B-Win finde ich jetzt hier... Ah doch, hier haben wir's. Favorit ist Matt Brown und Tim Means ist der Underdog. Ich tippe aber auf Tim Means. Ja, ich setze hier auf Tim Means. Weiter geht's mit Cafel Pendred gegen John Howard. Da gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein. Es liegt daran, dass Pendred mich zuletzt nicht unbedingt begeistert hat. Aber ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, hat John Howard jetzt 4 Kämpfe in Folge verloren. Nee, 3 hat er in Folge verloren. Gegen Lawrence Larkin, Brian Ebersole und Ryan LaFlair. Ja, sein größter, in Anführungsstrichen, Sieg war mit Sicherheit der gegen Uriah Hall. Aber das sagt auch nicht so viel aus. Ich glaube, dass Cafel Pendred hier eine Decision irgendwie sich ergattern kann. Deswegen würde ich auf Cafel tippen. Der ist auch knapper Favorit in diesem Kampf. Weiter geht's mit Alex Garcia gegen Mike Swick. Was war denn nochmal mit Alex Garcia? Irgendwie klingelt da was bei mir im Hinterstübchen. Den muss ich mal kurz aufrufen. Alex Garcia, was hat denn der zuletzt weggekloppt? Der hat gegen Neil Magny verloren, davor Sean Spencer besiegt. Und Ben Wall, okay, das ist also da, passiert jetzt wenig bei mir im Kopf. Mike Swick, was hat der zuletzt gezeigt? Also Mike Swick, den habe ich irgendwie schon abgeschrieben als UFC-Fighter. Der hat ja schon ewig nicht mehr gekämpft, seit fast 3 Jahren oder so. Und kommt jetzt auf einmal zurück, erinnert mich so ein bisschen an, jetzt fällt mir wieder ein Name nicht ein, das ist doof, kürzlich zurückgetreten. Ich meine nicht Kostas Philippou, wenn ich noch drauf komme, sage ich später. Auf jeden Fall, das könnte natürlich so eine kleine Cinderella-Story werden, dass Mike Swick aus Thailand hier nach Las Vegas kommt und nach 3 Jahren Abstinenz plötzlich einen jungen, in Anführungsstrichen, jungen Kämpfer Alex Garcia besiegt und ja. Dennoch, ich würde hier auf Alex Garcia tippen, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Kampf, der ja jetzt nicht unbedingt bei mir Euphorie auslöst, aber der könnte natürlich trotzdem gut werden. Ja, so. Cody Garbrandt, auf den freue ich mich natürlich auch, hat zuletzt sein UFC-Debüt gegeben, beeindruckend gewonnen gegen Marcus Brimage, ist mittlerweile auch schon wieder fast ein halbes oder über ein halbes Jahr, ja, sehe ich gerade. Damals hat er in der 3. Runde via TKO gewonnen, gilt auch als sehr aussichtsreicher Contender in der Bantamweight Division, trainiert natürlich auch bei Team Alpha Male und man hört nur Gutes über Cody Garbrandt und natürlich, man muss es leider sagen, Jungs, es ist der Typ von, heute habe ich es aber mit den Namen. Das gibt's doch nicht. Wie heißt sie denn? Die süße Blondine in der Strawweight Division? Paige VanZant, natürlich. Heute ist was los. Er ist mit Paige VanZant zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Das gibt's ja überhaupt nicht. Sein Gegner, Enrique Bruinet oder so. Zu dem kann ich gar nichts sagen. Hat sein UFC-Debüt im November gegeben. Damals via Submission gewonnen. Gegen einen Gegner, den ich auch nicht kenne. Deswegen, ich würde hier mit Garbrandt gehen. Allein die Story, dass er mit einem leukämiekranken Jungen zum Octagon laufen wird, finde ich schon hervorragend. Das löst bei mir einfach dann ja Euphorie aus. Ich gehe mit Cody Garbrandt. Cody Pfister trifft auf Jost Dennis Sedeno, das ist auch wieder sowas, da kann ich eigentlich überhaupt nichts dazu sagen. Also natürlich kennt man Sedeno und aber ich kenne ihn nicht so gut, dass ich jetzt hier groß was zum Kampf sagen könnte. Ich guck mal kurz, wie die Wettquoten sind. Favorit ist wahrscheinlich Sedeno, würde ich vermuten. Ja, und auf den tippe ich jetzt auch einfach mal, um hier unsere Wette nachher platzieren zu können. Das ist dann die offizielle MMA-Radio-Wette. Und der erste Kampf bei UFC 189, der hat es auch nochmal in sich. Neil Seary gegen Louis Smolka. Neil Seary ist auch ein Ire. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern können, er hat auch auf der Dublin-Card damals gekämpft und für viel Euphorie gesorgt, als er Phil Harris besiegt hat. Dann hat er in Stockholm Chris Beal besiegt. Auch das war in Anführungsstrichen ein Ausrufezeichen, dass er Chris Beal besiegen kann. Dennoch glaube ich, dass Louis Smolka der stärkere Gegner ist. Smolka bislang nur gegen Chris Carriasso verloren. Davor kann ich mich noch daran erinnern, einen tollen Kampf gegen Alptekin Oskilic gewonnen. Ich setze hier auf Smolka. Ist der Favorit? Nein, es ist unentschieden. Neil Seary und Louis Smolka beide mit einer 1,85-Quote. Jetzt müsste ich alle Kämpfe durchgesprochen haben. Jetzt gucken wir mal. Siri will was sagen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt hier diese Wettquote mit 10 Euro einsetzen würden. Mensch, nicht schlecht. Also wenn ich 10 Euro auf meine Tipps setzen würde, würde ich 2.294 Euro wiederbekommen. Also die Wette platziere ich nachher und darüber sprechen wir dann am Dienstag, wenn ich eine kleine Recap-Ausgabe zu UFC 189 machen werde. Dann gucke ich noch ganz, ganz kurz auf das Ultimate Fighter Finale. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Das findet ja in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Los geht es in Deutschland um 0.30 Uhr mit den Early Prelims. Die Prelims beginnen um 1 Uhr und die Main Card dann um 3 Uhr. Main Event ist Jake Ellenberger gegen Stephen Thompson. Aus meiner Sicht, also ich bin kein großer Jake Ellenberger Fan. Ich bin auch nie irgendwie diesen Hype Train oder saß auch nie in diesem Hype Train von Jake Ellenberger drin. Es gab ja mal so eine Zeit, da haben alle gesagt, Mensch, der Ellenberger, das könnte mal ein Champion werden in der Welterweight Division. Also kann ich nicht nachvollziehen. Stephen Thompson ist für mich der Shit und ich glaube, dass Stephen Thompson Jake Ellenberger besiegen wird. Was haben wir dann noch? Genau, eines der Finals von Ultimate Fighter. Fighter Haider Hassan gegen Kamaru Usman. Haider Hassan hat wirklich geile Leistungen gebracht bei Ultimate Fighter. Der und Usman sind auch die beiden, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich auf diesen Kampf und hoffe, dass Haider Hassan diesen Kampf gewinnen kann, weil das wirklich ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist und ich mag den Typen auch irgendwie. Also das ist ein Kampf, auf den freue ich mich definitiv auch. Michael Cravis trifft auf Vincent Lecou. An Vincent Lecou kann ich mich überhaupt, oder Vincente Lecou, so heißt er, an den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. An Michael Cravis kann ich mich noch erinnern. Das war der Typ, der sich, nachdem er seinen ersten Kampf bei der Ultimate Fighter Staffel verloren hat, sich regelmäßig besoffen hat. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass er jetzt hier auf der Card steht. Aber er hat es irgendwie geschafft. Ja, aber hier kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Jorge Masvidal gegen Cesar Ferreira. Masvidal geht ins Welterweight hoch, genau so, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, geht ins Welterweight hoch und trifft da auf Ferreira und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sich Masvidal nach seiner kontroversen Niederlage gegen Elia Quinta hier präsentiert. Was mich so ein bisschen ärgert, früher habe ich mich wirklich immer auf Masvidal-Kämpfe gefreut und in den letzten Jahren oder Monaten hat er durch seine Art zu kämpfen dafür gesorgt, dass ich eigentlich nicht mehr so viel Bock auf ihn habe. Seine Kämpfe waren ja immer weniger unterhaltsam, wenn er mich fragt. Ich guck mal gerade, ja, also seine letzten 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe wurden alle via Decision entschieden. Dann gab es einmal einen Submission-Sieg gegen Malke Chiesa, davor auch wieder Decision, davor auch Decision. Jetzt muss ich mal durchziehen kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also von 13 Kämpfen hat er zuletzt nur 2 vorzeitig beenden können. Alles andere waren Decisions und ja, das ist natürlich nicht besonders unterhaltsam. Deswegen, ja, so richtig ein Hype möchte sich bei mir nicht einstellen. Was natürlich noch interessant ist, ist Angela Magana gegen Michelle Waterson. Michelle Waterson, die ihr UFC-Debüt geben wird. Angela Magana hat mich bei Ultimate Fighter damals nicht vom Hocker gerissen, sage ich gleich dazu. Michelle Waterson, natürlich ehemalige Invicta Atomweight Championess oder Champion. Und auf die freue ich mich. Sie selber sagt, die Strawweight Division ist eigentlich die Gewichtsklasse, in der sie sich am wohlsten fühlt und sie glaubt, dass das der richtige Move ist. Ich hoffe, sie gewinnt, weil Michelle Waterson ist mit Sicherheit auch jemand, die man sehr gut vermarkten könnte. Aber dazu muss sie natürlich jetzt hier ihr Debüt gewinnen. Mit Sicherheit hat sie eine Gegnerin bekommen, die man auch besiegen kann. Ja, möchte ich mal so ausdrücken. Oh, dann freue ich mich. Maximo Blanco ist zurück und trifft auf Mike Della Torre. Maximo Blanco, also bei dem warte ich immer noch darauf, dass er irgendwie so eine Mega-Winning-Streak startet in der UFC. Ich glaube, er hat sogar seine letzten zwei Kämpfe gewonnen. Ja, genau. Einmal gegen Andy Ogle in Berlin, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und dann gegen Dan Hooker. Das liegt aber mittlerweile auch schon fast ein Jahr zurück, so ist es richtig. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Und ich hoffe, dass er seinen Kampf gewinnen kann. Ich bin großer Maximo Blanco-Fan, wenn er lieb ist, so muss man sagen. Josh Salmon gegen Caio Magalhães, ja, okay, da braucht man auch nicht viel dazu sagen. Russell Doan gegen Jared Sanders, Dan Miller gegen Trevor Smith, ja, das sind ganz okay Kämpfe. George Sullivan gegen Dominic Waters, kann man auch nichts sagen. Darren Montagu gegen Willie Gates. Willie Gates ist ein ganz cooler Typ, was ich so mitbekommen habe. Ich habe mir ein paar Interviews und ein paar Kämpfe von ihm angeguckt und na, es ist ein unterhaltsames Kerlchen. Hat sein UFC-Debüt im Dezember zwar verloren gegen John Moraga, aber gegen John Moraga, muss man mal ehrlich sagen, kann man auch mal verlieren. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Sind schon wieder über 40 Minuten, sorry dafür. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, dass ihr vielleicht noch sogar ein bisschen mehr Lust habt, euch das Event am Samstag live anzugucken. Drückt mir die Daumen, dass meine Tipps alle richtig sind. Dann habe ich $2,294 gewonnen. Euro sind es natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. Tschüss.